Und ihr hört immer noch das Großstadtfieber auf 103,4 MHz, die Zeit 12:05. Genau, ich muss jetzt noch mal was sagen zu vorhin. Nämlich, es gibt nämlich nicht nur die Macht der Moderatoren, sondern auch der Techniker und Technikerinnen. Und wenn die nämlich hier das Rotlicht ausschalten, das ist nämlich nur ein einziger Knopf, dann können die das Mikrofon aufmachen, ohne dass wir das wissen. Zwei Knöpfe wird mir jetzt sogar signalisiert, so wenig Ahnung habe ich. Und dann kann man nämlich hier sitzen und denken, so, jetzt strecke ich mal meine seelischen Füße aus, ne, und sag mal endlich die Wahrheit. Und dann sieht man plötzlich, hört man die Musik etwas leiser werden und sieht man ein kicherndes und kreischendes Techniker. Team, die da fast auf dem Pult liegen, weil sie wissen, jetzt hört die ganze Stadt das. Und dann, manchmal frage ich mich, wer macht denn da die Technik ein? Jetzt kneift unser Techniker. Außerdem war sie schon in den 50er Jahren da, denn alle ihre Teller kommen aus den 50er Jahren. Ihr hört mich ja sowieso nicht aus, deswegen. Du musst das Rotlicht hier ausschalten, sonst hören wir dich gar nicht. Du musst hier das Rotlicht ausschalten und dein Mikro aufmachen. Ich habe gar kein Mikro, ich habe nur eine Slate-Taste, weil hier ist alles kaputt in dem Laden. So, jetzt hören wir dich wieder, genau. AB, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, AB, unser Techniker, der das Grinsen mit dem Hut, das ist der, der immer die Live-Jingles macht. Das ist der einzige Techniker hier im Radio, der tatsächlich Live-Jingles macht. Und Ahima kann das so gut imitieren, mach du doch nochmal, damit die Hörerinnen und Hörer wissen, was ich meine. Immer wenn manchmal frage ich mich, komm, dann ist das nämlich AB. Dann braucht ihr euch nämlich nicht mehr fragen, wer hier die Technik macht. Das stimmt auch nicht ganz, einen Jingle gibt's da. Welchen Jingle gibt's denn? Manchmal frage ich, was mache ich hier eigentlich? Stimmt, das fragen sich nämlich dann alle, aber der Rest, den fragt sich immer nur AB. Die Anonymität von dir können wir nämlich dann auch mal lüften. Etch. Und wenn wir jetzt schon am Lüften sind, finde ich, sollte die Redakteurin mal zu Wort kommen. Das war die Stimme ganz am Anfang, nach der wir hier so geplärrt haben. Ich weiß nicht, ob es auch über den Sender gegangen ist. Unsere Leslie-Sprechchöre hier nämlich. Und die hat eben den super Trick gemacht, hat die Moderatorin Carla ans Telefon gerufen und die rannte raus. Und als sie wiederkam, war ihr Stuhl besetzt. Wie beim Kindergeburtstag haben wir nämlich einen Stuhl zu wenig. Jetzt hat es unsere gute Moderatorin Carla getroffen, die verzweifelt hin und her rennt. Aber Leslie als Redakteurin, jetzt sag doch auch mal was dazu. Ja, wie fing denn deine Karriere an? Ich sag keinen Ton, ich spiel nur hinter den Kulissen. Das stimmt gar nicht. Du liest alle Wohnungsangebote mit vor, du machst die Presseschau, genau. Und klaust die Moderatorin ihren Stuhl. Und bist immer da. Schon immer eher als wir. Wozu ihr nicht viel gehört. Du musst ja nicht alles verraten. Ach, Fabian wollte uns doch interviewen. Ja, ich habe mir das vorhin überlegt, so, ich habe das draußen gehört. Irgendwie gerade als außenstehender Moderator sollte das wirklich jemand anders in die Hand nehmen, da ihr euch ja auch viel zu gut kennt. Habe ich mir überlegt, das Ganze jetzt so in die Hand zu nehmen. Tag. Wobei, mir fällt jetzt auch nicht so viel an. Harald Asel kommt hinzu, Harald Asel Kultur, der ist auch immer für eine Frage zu haben. Wir gewinnen jetzt an Jugend und Kultur im Großstadtfieber. Genau, Jugend Kultur noch hinzu, fünfmal, nein, sechsmal das Großstadtfieber. Du hast doch so eine laute Stimme. Harald, ich habe noch gar nichts gesagt. Das ist ja richtig familiär jetzt hier. Ja, ich habe ja nun schon diverseste Sendungen auf der Radio 100 moderiert, aber Großstadtfieber fehlt mir noch in meiner Sammlung. Du bist engagiert. Und wenn ich hier so umrahmt bin von so viel Kompetenz, da traue ich ja gar nicht meinen Mund aufzumachen. Warum sind eigentlich die Frauen bei euch so überpräsent? Gute Frage. Ist eine gute Frage. Ja, vielleicht sollte man dazu sagen, dass Radio 100 ja auf dem Papier jedenfalls noch auf dem Papier ein quotiertes Radio ist und die meisten Redaktionen haben das in den 3,5 Jahren nicht geschafft. Großstadtfieber so besteht zu 80% aus Weibern. Wir haben es geschafft. Genau. Nein, restlichen 20% kriegen wir auch noch. Nicht. Nee, das Geheimnis ist ganz einfach, in besseren Zeiten. Ich bin der Alibi-Mann. Ja, nee, aber in besseren Zeiten sind die Männer immer gern bereit zu arbeiten. Wenn es dann schlechter wird, durchhalten tun immer meistens die Frauen. Ach, und deshalb ist die Quote der Frauen gestiegen. Ich bin da immer noch fest der Ansicht. Harald, willst du noch mal zu Wort kommen? Ja. Das Wort ergreifen? Ich würde gerne sagen, wie heißt es immer so schön im Radio Deutsch? Und jetzt wieder Musik!